Leben. Wann Geber will vergeben, Geben will das Beste, als unsere Kinder unser Streben und denken nicht an Feste. Und die Kraft bekommen alle, wir bekommen nur das Beste. Wenn jeder Mann auf alles gibt, wird jeder alles kriegen. Leben, Leben heißt Leben. Leben, Leben heißt Leben. Schmerz.